Weißt du, was da steht, du Hurenbock? Frank White aus dem Gefängnis entlassen. Hörst du die Sirenen? Sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, Frank. Das ist die Wahl. Hörst du die Sirenen? Sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, Frank. Das ist die Wahl. Ich pack die Kilos auf die Waage rauf. Ich disse Rapper nicht, ich schlage drauf. Diese Scheiße hier hat mir auf den Schlaf geraubt. Doch scheißegal, dieser Körper ist aus Stahl gebaut. Von Kuka die Visage taub. Das hier ist Carlos, haut noch Witze über Acknaut. Bis Farid mit der Nase schnauft. Ich steige aus dem Wagen aus. Deine Mutter an meinem Schwanz, sowas nennt man Samenraub. Ich bin der Rapper, der von oben wie ein Adler schaut. Versace auf der Haut, wenn ich aus dem Laden lauf. Ich hab keinen Abschluss, doch kenne mich mit Zahlen aus. Glaub mir, deine Eltern machen heimlich Partnertausch. Maskulin, wiegen wie Soldaten raus. Mach schon mal dein Testament, wenn du keck an Karma glaubst. Ich bin Frank White, jetzt ist deine Marke out. Denn auf jedem Teenie-Sweater steht mein Name drauf. Hörst du die Sirenen, sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, White, das ist die Wahl. Hörst du die Sirenen, sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, White, das ist die Wahl. Ich komm auf die Party, dann bricht Panik aus. Rapper sind nicht gerade, ich bin geradeaus. Ich überwach den Warentausch im Lagerhaus. Aus meinem Arm gehen Mercedes Quant der schwarze Rauch. Rapper sind behindert im Cannabisrausch. Ich schlage mit der Faust die Anwalt, schick die Klage raus. Mein Konto fängt den Schaden auf. Ich atme aus. Jedes Haus in meinem Block hat die Farbe grau. Ich sag es laut, du bist ein Hurensohn mit Gartenhaus. Siehst mit 25 wie dein schwuler Vater aus. Fick dein Applaus, auf meinem Herzen Namen drauf. Doch dann geht die Garage auf und ich fahr im Ferrari raus. Yeah, deine Mutter ist total versaut. Ich fick sie auf der harten Couch, die Bukake braut. Ich bin Frank White, jetzt ist deine Marke out. Denn auf jedem Teenie-Sweater steht mein Name drauf. Hörst du die Sirenen, sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, White, das ist die Wahl. Hörst du die Sirenen, sowas nennt man Straßensound. Ich stopf den Dreck von den Schultern, Straßenstaub. Ich bin kriminell gefährlich, radikal. Du kriegst nur diese Chance, White, das ist die Wahl.